Hey, yo, hey, yo. Hey, yo, ich bin Fresh Dumbledore. Back from the underground, back for more. Ich rappe hier, ich rappe dort. Ich rappe 100-mal besser als der dunkle Lord. Yo, motherfucker.